Wo ist nun der Aufnahmehebel? Ah, hier. Es ist nicht alles gut. Oder Holzbalance mit Estragonmilch weitere Personen. Oder manchmal ist auch weniger schon Mut. In einer Klasse wird gefragt, was die jeweiligen Großeltern der Kinder besonders gut kochen oder anders zubereiten können oder konnten. Als Ira als Letzte an die Reihe kommt, fällt ihr nichts ein. Sie hat doch gar keine Großeltern. Da sagt sie halb in ihrer Hand, Estragonmilch. Die Lehrerin ganz laut, was? Estragonmilch? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ira wird rot, die Kinder feixen, rufen, wäh, diese Dinge. Doch die Lehrerin kniet sich zu Ira hin und sagt, dass sie es nicht böse gemeint habe und alles gut sei. Dann macht die Klasse mit etwas anderem weiter. Als Ira mittags nach ihrem Hause eine Straße entlang geht, findet sie nicht, dass alles gut ist. Ich kann mich schon gar nicht daran erinnern, wann einmal überhaupt alles gut war. Und das mit der Milch war nicht die Wahrheit, aber etwas Erfundenes ist besser, als wenn man gar nichts hat. Da geht sie an der geöffneten Tür einer Kneipe vorbei, vor der ein riesiges Fahrrad steht. Innen hört sie einen gehörigen Händel und zersplitternde Holzmöbel. Schließlich kommt, ganz zerzaust, der 3 Meter große Zimmersmann herausgewankt. Fast läuft der Ira über den Haufen, die sich vor lauter Staunen nicht rühren kann. Oh, brummt er. Pass doch auf, sonst walze ich dich noch platt. Schön und gut, aber was war denn da drinnen los? Fragt Ira forsch. Ein Lächeln, das man nicht sehen kann, huscht über das grimmige Gesicht des Zimmersmanns. Ah, nur ein kleiner Händel. Alles gut, mein Kind. Ich heiße Ira und es ist nicht alles gut. Der Zimmersmann wird ernst. Nach einer Pause sagt er, nein. Und hier eine Kastanie. Die Kastanie ist sehr groß, sehr schön glatt und sieht aus wie poliert. So wunderschön rotbraun leuchtet sie. Darf sie behalten, Ira. Hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich muss los. Als der Zimmersmann gerade losfahren will, ruft Ira ihm hinterher. Du bist doch sicher schon an vielen Orten gewesen. Er hält an und dreht sich zu ihr um. Das will ich meinen. Hast du schon mal Estragon... Magst du Estragon? Der Zimmersmann nickt und Ira lächelt zufrieden. Die Lehrerin hat sich zu Hause Estragonmilch in einem Vergleich der Berge gemacht und befüllt ein Holzbalance mit Estrangmilch behang voll in der Zotomarensig und dort gekordelt in den Sportkordelmanolen. Estrang heißt das Gemank. Die Lehrerin denkt, mit dem Experiment sei alles gut. Doch manchmal ist doch weniger schon Mut.